Kundgabe 4993. Empfangen durch Beata Dodda am 2.11.1950. Geistiger Zwang. Dogma. Die größte Gefahr für einen Menschen ist der geistige Zwang, der ihn am Erkennen und am Selbstentscheid seiner Willensrichtung hindert. Jeder Mensch ist ein Einzelwesen, das sich gestalten soll zur Vollkommenheit. Jeder Mensch ist daher auch verantwortlich für seinen Lebenswandel, der nötig ist zur Erreichung des Vollkommenheitsgrades. Und jeder Mensch muss sich daher frei entscheiden. Er muss von mir, von seinem Willen Zeugnis ablegen. Dieses Zeugnis verlange ich und erkläre mich nicht einverstanden damit, dass ein Mensch seine Mitmenschen bestimmt, in dieser oder jener Richtung zu denken, zu wollen und zu handeln. Die Freiheit des Willens muss unantastbar sein, wird aber dann angetastet, wenn gesetzmäßig eine Willensrichtung festgelegt und der Mensch nun durch Versprechungen oder Drohungen bestimmt wird, sich in dieser Richtung zu bewegen. Einen solchen Willenszwang werde ich nie und nimmer anerkennen, selbst wenn ich nicht offen dagegen vorgehe, um eben wieder keinen Willenszwang auszuüben. Der Mensch ist ein denkendes Einzelwesen, dem ich die Fähigkeit gegeben habe, frei wollen und denken zu können, und zwar nur zum Zwecke einer Entscheidung im letzten Stadium der Entwicklung des Geistigen auf Erden, und der dann seinen Lohn empfangen wird in der Ewigkeit, seinem Willensentscheid entsprechend. Es ist wohl gut und von mir gewollt, dass ein Mensch den Mitmenschen in Kenntnis setzt von der Auswirkung eines recht oder falsch genützten Willens. Es ist von mir gewollt, wenn er Aufklärung empfängt jeder Art über das Verhältnis, in dem er zu seinem Schöpfer steht. Doch damit ist auch genug getan, dass er recht belehrt wird, dass ihm die göttliche Liebelehre zugeführt und er auch zur Ausübung uneigennütziger Nächstenliebe angehalten wird. Doch alles soll ohne Zwang geschehen. Der Mensch soll belehrt werden, aber nicht dazu gezwungen, eine ihm vermittelte Lehre anzunehmen, weil er seinen Willen nützen soll, nach eigenem Ermessen und eigenem Antrieb. Ich gab dem Menschen den freien Willen, ihr aber nehmt ihm denselben und nützet also euren Willen verkehrt, wenngleich ihr glaubet, für mich zu wirken und in meinem Auftrag. Niemals aber habe ich meinen Aposteln den Auftrag gegeben, meine Lehre als Glaubenszwang zu verbreiten, weil ein Glaube im Zwang niemals ein Glaube ist, der heilsam wäre für die Seele und deren Aufwärtsentwicklung. Immer fordere ich nur von den Menschen den Glauben an mich als höchst vollkommenes Wesen. Ich fordere nur den Glauben an meine Allmacht, Weisheit und Liebe und an die Kraft der Liebe. Denn so ihr dieses glaubt, werdet ihr selbst an euch die Kraft der Liebe erfahren und alles andere von selbst erkennen, was zu glauben nötig ist. Denn dann wirket mein Geist in euch, der euch wahrheitsgemäß belehret. Doch ein erzwungener Glaube trägt euch keine Vollendung ein. Ein erzwungener Glaube wird auch selten lebendig werden, und einen erzwungenen Glauben kann ich nicht bewerten als freien Willensentscheid, weil der Wille noch nicht in euch tätig wurde, sondern ihr euch erziehungsmäßig zu einer Geistesrichtung bekennt, ohne sie recht geprüft zu haben auf ihren Wert oder Unwert. Was ich zu glauben von euch fordere, ist, dass ihr nur durch die Liebe selig werdet. Doch auch diesen Glauben müsstet ihr euch selbst erwerben. Ihr könnet wohl die Lehre davon entgegennehmen, müsstet aber dann erst die Liebe üben, um in euch dessen gewiss zu werden, dass die Liebe eine geistige Kraft ist. Und diese innere Gewissheit erst ist ein überzeugter Glaube, der lebenerweckend ist, weil er im freien Willen gewonnen wurde. Jeglicher Zwang ist ein Zeichen der Unvollkommenheit, weil jeglicher Zwang gegen die Freiheit verstößt, die aber uranfänglich dem geistigen Wesen eigen war und die es darum auch wiedergewinnen muss, um selig zu werden. Wie können Zwangsmaßnahmen als meinem Willen entsprechend angesehen werden, die den Menschen die geistige Freiheit nehmen, wenn der Mensch also gewissermaßen pflichtgemäß etwas glauben muss, was von mir aus völlig freie Überlegung und Annahme verlangt? Ich als der oberste Gesetzgeber habe bis auf das Liebegebot, das auch die 10 Gebote durch Moses in sich schließt, das aber auch nur dann erfüllt wird, wenn die Liebe freiwillig geübt wird, den Menschen kein weiteres Gebot gegeben, weil ein solches dann wieder mich selbst zeugen würde oder den freien Willen des Menschen zweifelhaft werden ließe. Die Menschen aber maßen sich an, Gesetze zu erlassen, ohne die Befugnis dazu zu haben. Sie tasten somit den freien Willen des Menschen an. Jedes Gesetz ist Zwang und jeder Zwang entgegen meinem Willen. So wie sich der Mensch nicht mehr in Freiheit seines Denkens bewegen kann, so wie er eine Lehre glauben muss, ist seine Willensprobe auf Erden hinfällig. Denn er selbst soll sich entscheiden, nicht aber eine Entscheidung treffen im Zwang. Und Zwang ist jede dogmatische Lehre, ganz gleich, ob sie der Wahrheit entspricht oder nicht. Jedes Dogma ist eine Vergewaltigung des freien Willens, der unfrei ist im Augenblick geistiger Entscheidungen, weil diese ihm vorgeschrieben ist und nur umgangen werden kann durch Begehen einer Sünde. Von mir aus hat jeder Mensch das Recht einer freien Entscheidung. Ich fordere nur Nachdenken über das, was von ihm zu glauben gefordert wird. Kann er es nicht überzeugt annehmen, trotz Nachdenkens darüber, so rechne ich ihm das nicht als Sünde an. Wohl aber sündigt er, wenn er sich zu einer Lehre bekennt, mit dem Munde, ohne sein Herz befragt zu haben. Denn jeder Mensch ist für sich allein verantwortlich. Und eine Vermessenheit ist es, wenn ein Mensch das Denken und Glauben von Tausenden und Abertausenden bestimmen will durch ein Gebot, als dass stets eine dogmatische Lehre anzusehen ist. Alles, was die Willensfreiheit des Menschen antastet, kann niemals meine Zustimmung finden. Denn ich selbst bestimme nicht einmal die Menschen zur Annahme der Wahrheit, so ihr eigener Wille nicht danach verlangt. Ich belehre wohl die Menschen ständig und führe ihnen die reine Wahrheit zu. Doch einem jeden steht es frei, sie anzunehmen oder abzulehnen. Und so auch sollet ihr nur eure Mitmenschen belehren in aller Liebe, aber ihnen jegliche Freiheit einer Entscheidung lassen, weil ein Glaube im Zwang von mir nicht gewertet wird. Amen.